Jetzt kommt der Brief der Ehefrau an ihre Ehemann. Von deiner dir, inshallah, treuen Ehefrau, teuren Ehefrau, deine Frau, die all diese Jahre an deiner Seite ist, ich wollte dir diese Worte schreiben, weil ich merke, dass du dich sehr verändert hast. Meine Absicht ist, die Sachen in Ordnung zu bringen, und Allah kennt meine Absicht. Wir müssen offen zueinander sein, damit wir es gemeinsam schaffen, die Probleme zu beseitigen. Die Ehefrau fängt mit diesen Worten an. Ich habe eine gute Absicht. Ich möchte, dass die Dinge sich bei uns zu Hause ändern. Außerdem sagt sie zu ihm, ich merke, dass du dich verändert hast. Und subhanallah, es gibt viele Frauen, wenn sie geheiratet haben, 2, 3, 4 Jahre später, merkt sie, dass ihr Mann sich total verändert hat. Wir haben heute Leute, wo Frauen, sagt mein Ehemann, sitzt den ganzen Tag vor dem Computer und schaut sich Seiten an. Mein Mann, wenn ich abends um 12 Uhr ihm sage, und kommst du jetzt ins Bett? Sagt, geh schlafen, ist im Kopf. Und bleibt dann bis 3, 4 Uhr vor dem Computer. Fängt an zu rauchen. Halal und Haram ist für ihn schon kein Thema mehr. Sie hat gemerkt, diese Veränderung. Und sie möchte was ändern. Ich bitte dich, nimm dir ein paar Minuten Zeit, um diese Worte zu lesen. Mögen sie bei dir Gehör finden. Deine dich liebende Frau. Du kannst ja auch schreiben, deine Maus, deine Scharf-Esch, wie du willst. Erinnerst du dich, damals, als wir geheiratet haben, es gab eine Schwierigkeiten. Doch du warst wunderbar. Meine Eltern waren begeistert von dir. Und mein Vater sagte zu meiner Mutter, ich habe bei Allah einen weiteren Sohn bekommen. Er sieht dich, als du gekommen bist und hast seine Tochter geheiratet. Er hat das Gefühl, dass er jetzt noch einen Sohn bekommen hat. Warum ist es dir so billig? Warum ist es dir so unwichtig, dass dieser Vater das Gefühl hat, er hat jetzt einen weiteren Sohn gewonnen? Er hat dir das Beste anvertraut. Subhanallah. Ich frage mich, was ist mit uns passiert? Wir schreien uns nur an, haben keine ruhige Minute miteinander. Du bist immer vor dem Computer, bist ungeduldig geworden. Ich will dich kurz an deinen Worten erinnern, als wir geheiratet haben. Ich war so begeistert von dem, was du erzählt hast. Als ich dich gefragt habe, was liebt eine Frau? Weißt du, was eine Frau liebt? Hat sie die Frau gestellt? Er antwortete, dass ihr Ehemann ihr das Leben so angenehm macht, wie es nur geht. Allahu Akbar. Als sie am Anfang heiraten wollten, saßen die bei den Eltern und haben sie ein paar Worte ausgetauscht. Dann hat sie ihm diese Frage gestellt. Weißt du, was eine Frau glücklich macht? Und dann hat er von sich, dass der Ehemann das Leben seiner Frau so angenehm macht, wie es nur geht. Dass er ihre Fehler anderen nicht erzählt. Dass er sie ab und zu mit einem schönen Geschenk überrascht. Dass er ihr eine Stütze ist in allen Lebensbereichen. Dass er seine Dankbarkeit zeigt. Es gibt für eine Frau nichts Schlimmeres und Bitteres, als wenn sie macht und tut und der Mann sagt nicht mal ein Dankeschön. Sieht nicht, dass die Frau leidet. Wallahi al-Azim, ich sag's euch, vor kurzem erhielt ich einen Anruf aus Frankreich. Eine Frau schildert ihr Problem und sagt, seit 5 Jahren bin ich verheiratet. Jedes Mal, wenn ein kleines Problem zwischen mir und meinem Mann entsteht, redet er mit mir 3, 4 Monate, 5 Monate nicht. Redet mit ihr gar nicht. Das letzte Mal, wo sie sich gestritten haben, die Frau hatte eine Entzündung gehabt im Zahnbereich, hatte so eine Backe gehabt, ist zum Arzt gegangen, der Arzt hat sie ins Krankenhaus geschickt, sie wurde operiert. Kommt nach Hause, er kommt auch zur gleichen Zeit nach Hause, und sucht natürlich das Essen. Sie hat ihm gesagt, es tut mir leid, ich war im Krankenhaus und ich konnte nicht kochen. Hatte dann er gesagt, du bist keine gute Ehefrau und hat weiter diese Leier. Er hat mit ihr auch weiter nicht gesprochen. Subhanallah. Wo ist die Barmherzigkeit der Männer heutzutage? Die Dankbarkeit zeigen. Und subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, bist du besser als der Prophet, der den Besen genommen hat in seine Hand und hat gefegt und hat seine Schuhe geputzt und hat sein Hemd genäht? Subhanallah. Dass er ihr Komplimente macht. Mach deiner Frau Komplimente. Sei nicht so, dass er sieht, wenn sie sich für ihn schön macht, wenn sie etwas wollte und der Ehemann Nein gesagt hat, dass er sie mit dieser Sache überrascht. Und der Prophet Muhammad s.a.w. vergisst das nicht. Er hat gesagt, der Beste unter euch ist der Beste zu seiner Frau. Noch einmal, bitte zuhören. Leise, der Beste unter euch ist der Beste zu seiner Frau. Noch einmal, dieser Hadith normalerweise sollte für einen Gläubigen eine Stütze sein. Ein Grund sein, dass er sich ändert und dass er sich seiner Frau gegenüber ändert. Der Beste unter euch ist der Beste zu seiner Frau. Nicht derjenige, der die fünfmal die Gebete zu... Nein, der Beste unter euch. Warum? Weil das Eigenschaften, die er zusammengesammelt hat. Er ist ein guter Moslem, er ist ein guter Praktizierender, er ist ein Rechtschaffener und er ist der Beste unter den Männern zu seiner Frau. Dass er nicht geizig ist, dass er aufmerksam ist. Es gibt Leute heute, die Frau muss ihn melken, wie man eine Kuh melkt, damit die 10 Euro oder 15 Euro von ihm bekommt. Und wenn er seine Sachen kauft, das Auto, Alufelgen für 10 und... Subhanallah, subhanallah. Deshalb einmal ist die Frau von Abu Sufyan zu Rasul gekommen. Sagte, ja Rasulallah, Abu Sufyan ist ein geiziger Mann. Was soll ich machen? Darf ich von seinem Geld etwas nehmen? Sagte, nimm, was dir reicht. Ja, mach ihm nicht arm, aber nimm das, was dir reicht. Guck mal, wie er seiner Frau beibringt, ihn zu bestehlen, weil er so geizig ist. Dass er sie lobt, wenn vor ihrer Familie, ihr die Freiheit gibt, Vorträge zu besuchen, ihre Eltern zu besuchen, ihre Freundinnen zu besuchen. Wenn sie krank ist, dass er liebevoll zu ihr ist, dass er seinen Zorn unter Kontrolle hat. Rasul hat gesagt, nicht der Starke ist derjenige, der den Mann zum Boden wirft. Der Starke ist derjenige, der seinen Zorn unter Kontrolle hat, wenn er zornig ist. Wenn er sauer ist, hat er die Kontrolle über sich. Aber nicht der Starke ist derjenige, der direkt auf die Leute losgeht. Subhanallah. Und ich habe, Wallahi al-Azim, in dieser Zeit, wo ich jetzt Beratungen mache, ich habe Männer getroffen, die ihren Frauen so weh getan haben. Wallahi, das tut man Feinde nicht an. Wenn einer seiner Frau in den Bauch tritt, während sie schwanger ist, die Treppen runterschubst, wenn einer nur, weil seine Frau ihm gesagt hat, wo bist du seit 2 Tagen, nimmt er ihr Kopf und haut ihr an der Wand, dass einer seiner Frau dreimal den Arm bricht, wo sind wir? Wo sind wir? Wallahi, ich schäme mich als Moslem. Ich schäme mich als Moslem, der den Koran hat und die Sunna des Propheten Muhammad s.a.w. hat, dass Muslime, die La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, diesen Frauen sowas antun. Eine Schande! Eine Schande, Wallahi al-Azim. Eine Schande, wenn ein Mann das einer Frau antut. Und wir wissen, dass die Feinde des Islams nur auf solche Sachen warten. Nur auf solche Sachen warten, damit die gucken mal, wie die Muslime sind. Aber so ist der Islam nicht. Und so ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht, was er uns beigebracht hat und gelehrt hat. Wenn sie krank ist, dass er liebevoll zu ihr ist, Rasul sallallahu alaihi wasallam, als Aisha radiallahu anha krank ist, kommt er zu ihr und sagte, Ma laki ya Aish, Ma laki ya Aish, Hasch ya Rabia. Subhanallah, dass er seinen Zorn unter Kontrolle hat, dass er sie nicht beleidigt oder schlägt. Eine Frage an die Männer, die hier sitzen, jung und alt und groß und klein. Wer von uns liebt es, beleidigt zu werden, liebt es, dass man ihn schlägt? Soll er seine Hand heben? Was habt ihr denn? Warum hebt ihr eure Hände nicht? Ich habe nochmal, ich stelle die Frage, vielleicht habt ihr mich nicht verstanden. Wer liebt es, beleidigt zu werden oder geschlagen zu werden? Also ist eine klare Sache. Dann solltest du das auch der Frau nicht antun. So, ich, inshallah, kommt zu Ende, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Dass er sich pflegt und schön macht. Mach dich schön für deine Frau. Sei witzig. Wo sind die witzigen Leute? Der auch zu Hause wirklich ein... Eine Frau hat ihrem Mann beschrieben, hat gesagt, Ana zawji iza dakhala fahid wa iza kharaja asid. Sagte, mein Mann, wenn er nach Hause kommt, ist er schnürt wie eine Katze. Ha? Kannst du mit ihm spielen? Und wenn er draußen ist, ist er ein Löwe unter den Männern. Ah, er hat das verstanden. Zu Hause schnürt er wie eine Katze. Und draußen ist er unter den Männern ein Mann, im wahren Sinne des Wortes. Aber er denkt, dass er ein Mann ist, wenn er seine Frau klein und kaputt macht, subhanallah. Lob sie, wenn sie kocht oder ähnliches tut. Lob sie, lob sie. Wenn er seine Zunge unter Kontrolle hat und über ihre Familie nicht lästert. Viele Ehemänner heute, dein Vater, dein Bruder, deine Schwester, was hast du mit ihnen? Lästert sie über sie nicht, weil das stört sie. Wenn er auf eine Art und Weise Spaß macht, die sie hasst. Manchmal gibt es Leute, wie wir Palästinenser sagen, Dammut ihm. Ja? Der macht Spaß auf eine Art, die eklig ist. Und sie hat ihm schon öfters gesagt, ich mach diesen Spaß nicht. Lasst es, mach diesen Spaß nicht. Wenn er Allahs Grenzen verletzt, sie sieht ihn, wie er lügt. Vielleicht wie er zu Frauen guckt, wie er vielleicht die Leute belügt. Oder wenn er kauft und verkauft, er will gerade sein Auto verkaufen und hat irgendwas an einem Drehmesser oder was weiß ich was gedreht. Sie sagt, mein Mann ist kein ehrlicher Mann. Dann hast du bei ihr schon verloren. Wenn er das einhält, was er verspricht. Ein Mann, wenn er was sagt, hält er ein, was er sagt. Er hält es ein. Und seid nicht wie Juha. Kennt ihr Juha? Juha ist ein Mann in der arabischen Welt, immer wird über ihn erzählt. Einmal hat ihn jemand gefragt, wie alt bist du? Da hat er gesagt, ich bin 30 Jahre alt. Der Mann hat ihn 10 Jahre später getroffen, sagte, wie alt ist der Mann? Sagte, ich bin 30 Jahre alt. Sagte, du hast mir doch vor 30 Jahren gesagt, du bist 30 Jahre alt. Sagte, der wahre Mann ändert seine Worte nicht. Subhanallah. Wenn er das Rauchen aufhört, hör auf zu rauchen. Das Rauchen ist erstmal, Allah hat das verboten. Ist verhasst unter den Muslimen. Wenn du beten kommst, alles, vergiss es. Und guck mal, wie viel kostet eine Schachtel Zigarette heute? Wie viel? 5 Euro? Ich weiß nicht, wie viel. Tu dir mal jeden Tag 5 Euro beiseite. Da kannst du vielleicht nach 10 Jahren eine Moschee bauen. Lass uns was unternehmen. Die Frau liebt es, wenn der Mann mal Vorschläge macht. Lass uns heute das unternehmen. Lass uns heute die besuchen. Lass uns heute meine Eltern besuchen. Lass uns heute einkaufen gehen. Wenn er eifersüchtig ist, natürlich im Maßen. Wenn er sich entschuldigt. Wenn er ehrlich ist. Wenn er im Haushalt hilft. Wenn er seiner Frau ein guter Ratgeber ist. Wenn er nicht nachtragend ist. Wenn er ihr aktiv zuhört. Aktiv zuhören. Wenn er ein gutes Vorbild ist. Glaub es mir, Wallahi alladhi la ilaha illahu. Wenn du ein guter Ehemann bist und ein gutes Vorbild ist, die Frau wird nichts anderes haben, außer dir hinterher zu laufen. Das heißt, dir zu folgen in deinem Weg. So, der Brief endet hier. Mein lieber Ehemann, dies waren heute meine Gedanken, die ich mir, also mit dir teilen wollte. Möge Allah dich beschützen und dir die Tore seiner Barmherzigkeit öffnen. Deine dich liebende Ehefrau. Das ist ein Weg, wie wir vielleicht aus diesen Ehekrisen und diese Probleme, die wir haben, rauskommen können. Indem, bitte, ihr seid sehr laut, ich beende gerade, aber ihr seid sehr laut. Lasst mich das beenden, inshallah. Eine Minute bin ich fertig, inshallah. Wenn wir heute sehen, wie die Ehe funktioniert, sehen die Probleme und packen es gemeinsam an, dann können wir diese Ehe retten. Und glaubt ja nicht, dass wenn ihr jetzt mit einer Frau verheiratet seid und ein Problem hat, dass ihr, wenn ihr eine zweite Frau heiratet oder eine andere Frau heiratet, dass es besser wird. Und es gab ja eine Welle, jetzt hat sich das ein bisschen beruhigt, dass viele Männer, und das gab es auch, es gibt Berichte in den arabischen Ländern, dass Leute heiraten, nach 4 Monaten spricht er schon von der zweiten Frau. Warum? Weil er mit dieser Frau nicht zurechtkommt, er denkt, mit der zweiten wird es besser. Mein Motto: lieber etwas Neues mit der alten Frau, nicht der alten Frau, also die erste Frau, als etwas Altes mit der neuen Frau. Das ist mein Motto. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime segnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala das Glück und die Freude und die Zufriedenheit in die Häuser der Muslime wiederbringen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala aus den Männern, Männern machen, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt und sein Prophet liebt, sallallahu alaihi wasallam. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala aus den Ehefrauen, Ehefrauen machen, die Allah liebt und sein Prophet, sallallahu alaihi wasallam, liebt. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك